jetzt wird es wieder unbequem. Keine Atempause für das System. Die Besatzer und ihre Schergen. Keiner kommt so kurz, alle werden sterben. Habt ihr gedacht, eure Paragraphen, euer lächerlichen Strafen, könnten uns zur Umkehr zwingen, könnten uns zum Schweigen bringen. Der deutsche Untergrund erlebt, unser Terrornetzwerk steht in Gitarren, scharfe Knarren, die Antwort auf die Republik der Narren. Das Kommando ist bereit und bald ist weiße Henkerszeit. E-Gitarren, scharfe Knarren, anders ist hier nichts mehr zu machen. Nie zu kurz kommt der Spaß beim Damnation et Bestias oder in der Duschkabine, auf dem Schafott unter der Guillotine. Mit vier Seilen zwischen zwei Pferden, Kreativkommando geht zum Sterben. Auf irgendeine Art und Weise schicken wir jeden auf die letzte Reise. Der deutsche Untergrund erlebt, unser Terrornetzwerk steht. E-Gitarren, scharfe Knarren, die Antwort auf die Republik der Narren. Das Kommando ist bereit und bald ist weiße Henkerszeit. E-Gitarren, scharfe Knarren, anders ist hier nichts mehr zu machen. Aufgepasst, Säcken und Kanaken, Anzieher, Sturmhauben und Krawatten, ist das Letzte, was ihr seht, bevor ihr brav ins Jenseits geht. Ihr wollt das nicht, das ist uns klar, wie euch auch nicht, und trotzdem wart ihr da. Euer Tod ist unser Leben, euer Massengar-Kommando-Segen. Der deutsche Untergrund erlebt, unser Terrornetzwerk steht. E-Gitarren, scharfe Knarren, die Antwort auf die Republik der Narren. Das Kommando ist bereit und bald ist weiße Henkerszeit. E-Gitarren, scharfe Knarren, anders ist hier nichts mehr zu machen.